Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass diese Folge Beziehungen in Krisenzeiten ist, weil ich dachte, wir wollten als nächstes die Folge über Ist Monogamie unnatürlich aufnehmen, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass Jeannie gesagt hat, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben über Wohnen in Corona, Wohnen während Corona, wie hieß sie? Wohnen in nicht monogamen Beziehungsformen in Zeiten von Corona. Und Jeannie meinte so, ja, jetzt gerade ist Lockdown und die Menschen hören sehr viel Podcast und wir müssen da ja auch irgendwie ein bisschen mit einsteigen, ein bisschen Kapital draus schlagen. Außerdem saßen wir eh zu Hause, weil Jeannie nicht gearbeitet hat und ich auch nicht. Also haben wir das gemacht und haben diese Folge dazwischen geschoben. Ich glaube auch, dass sie nicht auf die Krise zwischen Jeannie und mir anspielt, sondern auf die Corona-Krise. Aber werden wir sehen. Hören wir mal rein. Ja, ist irgendwie doch Corona und wie wirkt sich das auf unsere Beziehung aus, gerade irgendwie präsenter. Deswegen haben wir uns entschieden, eine Zwischenfolge einzuwerfen zu dem Thema und haben dazu auf Instagram ein paar Fragen gepostet, weil wir auch wissen wollten, wie es euch damit geht. Ah, stimmt. Das war die Zeit, in der wir auch unsere HörerInnen mehr einbezogen haben und in Instagram immer mal wieder Dinge gefragt haben und Feedback eingeholt haben. Das fand ich ziemlich gut tatsächlich. Jetzt bin ich noch gespannter darauf, was da rauskommt bei dieser Folge. Aber in dieser komischen Zeit gerade, wo alles anders ist, wo es keinen geregelten Alltag gibt, unsere ganzen Strukturen wegfallen, unsere Rituale, habe ich das Gefühl gehabt, wir waren einfach beide sehr angespannt und dann diskutieren wir da überhaupt nicht mehr sachlich drüber, sondern dann ist es einfach nur wie so ein Benzinfass, was explodiert, wenn eine Person etwas vermeintlich Falsches sagt. Ja, genau so war's. Und die Stimmung auch in der Corona-Zeit in der WG, aber auch zwischen Jeannie und mir wegen dem Marcel-Thema auch, war einfach super angespannt und mir ging's echt schlecht und wir haben uns quasi jeden Tag gestritten. Ja, dann pusht man sich gegenseitig so hoch. Ja. Ne? Ich erinnere mich an die Situation, als ich unten war und du spazieren gehen wolltest mit Marcel und was habe ich da gesagt? Hättest du mal eine halbe Stunde vorher gefragt, hätte ich mitgehen können, jetzt muss ich kochen. Und dann hast du gesagt, du bist voll aggressiv und ich habe gesagt, nein, fuck, ich bin überhaupt nicht aggressiv. So. Ja, solche Situationen sind genau passiert. Das schmückt es ganz gut aus. Denn was ich da gesagt habe, nämlich hätte es mal eine halbe Stunde her gesagt, dann hätte ich mitgehen können. Kann man natürlich auch ganz anders verstehen. Aber so wie ich das gesagt habe, war das natürlich mit einem Aggro-Unterton. Und das hat Jeannie gemerkt und das wollte ich nicht wahrhaben. Und dann ist sie Aggro geworden. Und ja, was auch häufiger mal der Fall war, ist, dass ich von meiner Therapie nach Hause gekommen bin und etwas erzählt habe, was ich über unsere Beziehung gelernt habe, nachdem ich das in der Therapie erzählt habe. Und Jeannie das völlig in den falschen Hals bekommen hat und dann auch direkt Streit entbrannte und Jeannie sehr traurig war, dass was ich von unserer Beziehung halte, wobei ich das gar nicht sagen wollte, sondern ich habe halt einfach nur Strukturen in unserer Beziehung erkannt, die nicht so heilsam sind und Jeannie hat es aber direkt als Angriff auf unsere Beziehung gesehen. Ich treffe gerne Menschen in echt, aber ich habe mit den wenigsten Leuten sehr viel intensiven Kontakt über Messenger eh nie. Also ich habe oft immer so, weiß ich nicht, da fühle ich mich so gelähmt, da kann ich meine ganzen Messenger überhaupt nicht aufmachen, dann kriege ich Nachrichten und ich kann sie einfach nicht lesen oder anhören und das habe ich eh schon. Mittlerweile ist es bei mir übrigens manchmal genauso. Also je nachdem, wie voll mein soziales Glas gerade ist, lasse ich auch manchmal Nachrichten einen halben Tag liegen, bevor ich darauf antworte. Und dieses Runterfahren, dieses Slowdown von sozialer Kommunikation über Messenger, das habe ich gemerkt, tut mir total gut. Ich glaube ehrlich gesagt, dass mein soziales Glas schon mein ganzes Leben lang nicht besonders groß ist. Ich es aber, wie ich in der letzten Folge schon mal erwähnt habe, häufiger einfach ignoriert habe. Und Jeannie hat das eben schon vorher gewusst. Ich habe auch alle Benachrichtigungen auf meinem Handy abgestellt. Das heißt, ich sehe nur Nachrichten, wenn ich wirklich in die App reingucke. Und was mir dazu auch noch einfällt, ist eine tolle App, die es leider nicht mehr gibt. Gab es früher, hieß Adios, also ist eine Web-App. Und die konnte man so einstellen, dass man in sein E-Mail-Postfach bei Gmail nur dreimal am Tag, nämlich um 8 Uhr, um 13 Uhr und um 17 Uhr, Nachrichten bekommen hat, die bis zu dem Zeitpunkt reinbekommen sind. Und das fand ich total spannend und hätte ich gerne auch für mein Handy, habe aber da leider nichts Äquivalentes gefunden. Und wenn es mir ziemlich gut geht, dann habe ich da nicht so ein großes Problem mit. Dann, die Leute wissen, dass sie mal 2 Wochen auf eine Nachricht von mir warten müssen, weil ich einfach nicht kann und haben Verständnis. Und wenn ihr das mal macht, also mal ein bisschen runterfahren, soziale Kontakte über Messenger, dann werdet ihr erkennen, dass ihr da überhaupt nichts verliert dabei, sondern dass die Menschen auch dafür Verständnis haben, wenn es mal ein bisschen dauert, bis sie antwortet. Also probiert das gerne mal aus. Bei mir hat es eine ganze Menge Stress weggenommen. Aber jetzt gerade in dieser Zeit, wo alle, das stresst mich nämlich auf Instagram, wo alle so socializen die ganze Zeit und davon erzählen, dass sie skypen und Skype-Dates machen und mit ihren Freunden gemeinsam über Skype abends kochen und telefonieren. Boah, ich bin so hart gestresst davon gewesen, dass das auch hier alle in der WG machen und auch Flo macht, dass ich den richtigen Hass darauf gekriegt habe. Es hat mich richtig aufgeregt, weil ich gesehen habe, dass andere Leute schon wieder jetzt irgendwie telefonieren oder so. Ich habe tatsächlich zu Anfang der Corona-Zeit ziemlich viel telefoniert, weil ich Zeit hatte. Also es gab einfach nicht die Option, rauszugehen und Leute zu treffen, sondern ich bin drin geblieben und habe dann mit Leuten, mit denen ich sonst nicht die Zeit habe zu telefonieren, habe ich dann einfach mal telefoniert. Und das hat mir total gut getan am Anfang. Also das ist auch was ich aus dieser Zeit mitgenommen habe, dass man ruhig mal runterkommen kann und sich Zeit nehmen kann für Menschen, für die man sich sonst nicht so viel Zeit nimmt, weil vielleicht das Leben irgendwie dazwischen kommt und einfach mal eine Stunde telefoniert. Und dass da die Bedürfnisse total unterschiedlich sind, zum Beispiel von dir und von mir, das einfach zu sehen, das tut auch ziemlich gut, weil es ist genauso in Ordnung zu sagen, ich will wenig bis gar keinen Kontakt, wie das andere Extrem, das bei uns jetzt nicht vorkommt, ich will jeden Tag Kontakt zu allen. Tatsächlich haben wir das nicht gehabt, jeden Tag zu allen Kontakt, aber Jeannie war jemand, die Frage bei OkCupid, wie viel Kontakt möchtest du zu deinem Partner oder deiner Partnerin haben, mit jeden Tag beantwortet. Hat. Und ich tue das nicht. Also ich habe mich da angepasst, das war jetzt kein Problem für mich, aber wenn ich jetzt das selbst bestimmen dürfte, würde ich sagen, nö, nicht jeden Tag. Also man kann auch mal einen Tag auslassen, das ist auch in Ordnung. Ich glaube, ich bin mittlerweile selbstständiger vielleicht. Und ich habe auch gar nichts dagegen gehabt, dass er hier ist, aber ich habe das habe ich ihm auch mal gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich nicht die Kontrolle darüber habe, ob er hier ist oder nicht. Natürlich kann ich sagen so, hey, ich finde es gerade cool, dass du da bist oder hey, ich finde es gerade blöd, dass du da bist. Aber diese Situation, die zwingt uns irgendwie in so einen Rahmen, weil ich will ja auch, dass Jeannie und Marcel sich sehen können. Das ist mir ja ein Anliegen. Aber diese Kontrolle darüber, dass ich sage so, hey, wollen wir jetzt mal Marcel einladen oder nicht, die gab es halt in dem Moment nicht mehr. Und das, was ich da anspreche, war ein zusätzliches Problem auf jeden Fall. Also ich habe mir das damals überhaupt nicht eingestanden, dass ich mit Marcel nicht klarkomme, denn ich erinnere mich an das Gefühl, das ich hatte, als wir diese Folge aufgenommen haben. Es hat sich nämlich falsch angefühlt zu sagen, ja, ich mag Marcel total und ich habe gar nichts dagegen, dass er hier ist. Also das war einfach nicht die Wahrheit. Da hätte ich einfach sehr viel früher, sehr viel mehr auf mich hören sollen, was nicht daran liegt, dass Marcel ein schlechter Mensch wäre oder so, aber ich habe natürlich nicht immer die Kontrolle darüber, wen ich mag und wen ich nicht mag. Und wenn die Person dann ständig bei mir zugegen ist oder in meiner Nähe ist, dann kann ich da wirklich nichts machen. Also das Modell, das wir da gefahren haben, war auch echt gefährlich. Habt Nachsicht mit euch selber, so wie ihr sie mit euren FreundInnen haben würdet. Genau. Ihr müsst nichts. Selbstfürsorge gegenüber sich selbst genauso wie gegenüber anderen. Ja, genau. Also ihr würdet ja auch nicht zu einem Freund oder einer Freundin sagen, reiß dich mal zusammen. Also manche Leute tun das, aber gegenüber sich selbst sagt man das viel öfter als gegenüber Freundinnen. Ja, im Endeffekt lässt sich alles, was wir in der Dreiviertelstunde sonst noch sagen, mit diesem Satz zusammenfassen, denn die Folge ist sehr spezifisch auf Corona ausgerichtet und was man im Lockdown alles tut, und das ist jetzt nicht mehr aktuell, also ihr müsst sie nicht hören, vor allem, weil, wie Jeannie sagt... Ich dachte ehrlich gesagt, wir sprechen 15 Minuten, jetzt ist eine Stunde geworden, ich habe keine Ahnung warum, aber ich dachte, es wäre so eine schnelle für Zwischendurchfolge. Und die nächste Folge wird garantiert keine Zwischendurchfolge, die ist nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, zweiteilig. Ist Monogamie unnatürlich? Dafür haben wir eine ganze Menge Research betrieben und ich bin gespannt, was wir da von uns geben. Stay tuned und bis dahin!